Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht. Mr. Barron glaubt, dass Gold und Grundbesitz die einzig sicheren Vermögensanlagen sind, nicht? Offenbar rechnet er mit dem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Redest du immer so? Justus hält nichts von einfachen Ausdrücken, wenn es sich ebenso gut kompliziert sagen lässt. Guten Abend und willkommen bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt. Rein objektiv. Es geht um die Euro-Krise. Chronologie der Nötigung, Teil 1. Wir werden heute eine Vielzahl von Beiträgen hören. Von Rainer Trampert, Ilka Schröder, Axel Berger, Jörn Schulz, Ernst Lohoff und vor allem von Anton Landgraf, der seit den 90er Jahren Europakorrespondent der Wochenzeitung Jungle World ist und sehr profunde Analysen liefert. Doch was hören wir im Einzelnen? Zunächst ein Beitrag von Rainer Trampert. Zuchtmeister Deutschland. An Griechenland wird experimentiert, wie viel Diktat und Disziplinierung sich die Peripherie von den Mächten Kerneuropas gefallen lässt. Danach ein Beitrag von Anton Landgraf. Vergesst Maastricht. Die Krise der europäischen Währung und der Versuch, sie in den Griff zu bekommen, zeigen, dass von den einstigen Stabilitätskriterien nicht mehr viel geblieben ist. Ein weiterer Beitrag von Anton Landgraf. Die Risikosparer. Fast alle Regierungen der Euro-Staaten haben harte Sparmaßnahmen angekündigt. Wir werden insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Beiträge hören, die wir jetzt nicht mehr alle ankündigen können. Gute Unterhaltung wünscht Dr. Indoktrinator. Deutsche Manager, die in Griechenland Aufträge generieren sollen, klagen neuerdings darüber, dass ihre Kollegen aus anderen europäischen Staaten immer öfter betonen, sie seien keine Deutschen und ihre Regierung wolle, anders als die deutsche, Griechenland ja helfen. Dies berichtet sogar die FAZ. Es geht eben nicht immer gegen den Amerikaner. Manchmal ist auch der Deutsche dran, der nun zu spüren bekommt, dass der hässliche Deutsche keine Chimäre ist. Es gibt ihn wirklich. In allen Varianten, vom Kraftprotz bis zum Ekelpaket, von der Kanzlerin bis zum Bildleser. Bei einem Wahlkampfauftritt in Bocholt las Angela Merkel gleich allen Griechen die Leviten. Ihr müsst sparen, ihr müsst redlich werden, ihr müsst euch ehrlich machen. Mach dich ehrlich, Grieche. Wie das klingt aus einem deutschen Mund. Der deutsche General, der 1943 in Kalavrita 700 Griechen exekutieren ließ, bezeichnete Griechen als Nichtstuer, Schieber und Korrupteure. Ein Sauvolk sei es. Damals raubte man ihnen Geld im Wert von 476 Millionen Reichsmark, was heute 5 Milliarden Euro ohne Zinsen entspricht, um Rommels Feldzug zu finanzieren. Weder davon noch von Reparationszahlungen für Besatzungsschäden haben die Griechen je einen Cent gesehen. Wenn die Kanzlerin den Griechen bei der nächsten Mogelei das Stimmrecht entziehen, der deutsche Außenminister ihnen bei Zuwiderhandlungen sämtliche EU-Finanzmittel sperren und der FDP-Abgeordnete Björn Senger einen deutschen Pontius Pilatus in Athen stationieren will, kann die Welt sich glücklich schätzen, dass der Euro-Zuchtmeister Deutschland militärisch noch etwas schwach auf der Brust ist. Seit 1945 wurden Staaten mehrere hundertmal zahlungsunfähig, meistens ganz arme, aber auch Russland 1998 und Argentinien 2001. Die Agentur Moody's untersuchte 13 Bankrotte zwischen 1998 und 2008. durch Umschuldungen, bei denen Gläubiger, wie im zivilrechtlichen Vergleich, auf Forderungen zu verzichten haben, gingen im Durchschnitt 2/3 der Anleihewerte verloren. Argentinien stellte damals die Zinszahlungen ein, verfügte Einschnitte im Land, tauschte die alten Anleihen gegen neue um, die 70% weniger wert waren. Dann bezeichnete Präsident Nestor Kirchner verärgerte Investoren als Aasgeier. Die hätten wissen müssen, dass sie in ein Spielcasino gehen. Südamerikanische Präsidenten erzählen zwar viel Blödsinn, aber gegen den Hochmut der Deutschen wünscht man den Griechen schon etwas mehr Mut. Staatspleiten kommen also ständig vor, aber zum ersten Mal gibt es eine im deutschen Herrschafts- und Währungsgebiet. Wohl deshalb erregt Griechenland die deutschen Gemüter wie ein zweites Stalingrad. Wie konnte Deutschland, das seine Währung hütet wie das Rheingold, Deutschland, dem zwei Währungsreformen schwerer im Magen liegen als zwei Weltkriege, wie konnte Deutschland das passieren? D-Mark-Nationalisten wussten immer, das Experiment mit dem Euro werde mal böse enden, wegen des Schlendrians in den Südprovinzen. Auch die Tageszeitung sieht fremde Kräfte wirken. Die USA, diese von Anfang an erbitterten Gegner des Euro, hätten über Ratingagenturen zur Treibjagd auf den Euro geblasen. Belegbar ist aber nur, dass die Deutschen den Euro nicht wollen. Bis heute spricht sich eine Mehrheit für die Rückkehr zur D-Mark aus. Die Bild-Zeitung lässt Menschen mit einem Kind auf dem Schoß oder vor einem Feuerwehrauto fragen: Warum retten wir diesen Griechen-Milliardär? Wir, das sind der Fischer Eike Düvel aus Warnemünde, der nicht wie die Griechen mit 60 in Rente gehen kann. Er sagt: Keinen Cent dürfen die kriegen. Oder Vesil Güler aus Celle, die überall Schlaglöcher sieht. Feuerwehrmann Ronny Schubert aus Schleiz in Thüringen lässt uns wissen: Wir riskieren unser Leben. Verschweigt aber, was das mit Griechenland zu tun hat. Das Freibad von Marco Bing aus Schwerte müssen Bürger in ihrer Freizeit instand halten. Aber in Griechenland läuft es andersrum, meint er. Ein anderer beklagt, dass für alles im Ausland Geld da ist. Aus solchen Erwägungen wollen etwa 3/4 der Deutschen den Griechen nichts geben. Sie alle merken nicht, dass man ihnen mit der Immunisierung gegen die griechische Krankheit das Leben austreibt, um sie zu präparieren für die Vergesellschaftung der deutschen Schulden ab 2011. Das steht im Grundgesetz als Schuldensperre gleich neben der Würde des Menschen. Die Linkspartei wird sich entscheiden müssen, ob sie lieber mitmacht oder sich dem Verdacht aussetzt, verfassungsfeindlich zu sein. Ab 2011 werden jedenfalls alle deutschen Sonderhaushalte, in denen die halbe Wirtschaftskrise schmort, ausgekippt. Ein großer Haufen Lug und Betrug, da werden selbst die Griechen staunen. Eike Düvel und die anderen helfen mit, andere Staaten zu ruinieren, weil sie beim Abtrieb in den Niedriglohnsektor hinterhertrotten. Nimmt man die unbezahlte Arbeitszeit, die perfekte Infrastruktur, 1000 Dienstleistungen und willige Gemeinderäte dazu, ahnt man, warum Deutschland anderen Staaten die Produktion rauben kann. Griechenland bezog 2007 für 8 Milliarden Euro deutsche Waren, lieferte aber nur für 2 Milliarden an Deutschland. Insgesamt importiert es 3-mal so viel, wie es exportiert. Dann kam die Krise. Die Risikozinsen wurden in die Höhe getrieben, der Hahn war zu. Aber Spekulanten sind nicht Verursacher der Krise, sondern deren Aasgeier. Griechenland ist idealtypisch für die vom Kapitalismus geschaffenen Disparitäten und Widersprüche, die durch ein gemeinsames Währungsdach verschärft werden. Kapitalstarke Zentren nutzen ärmere Regionen als Märkte für ihre Waren, gefährden durch die Wertabschöpfung aber deren Reproduktionsfähigkeit und bremsen dadurch ihre eigene Expansion. Der Euro nimmt weniger produktiven Zonen die Möglichkeit, ihre Waren durch Abwertungen zu verbilligen, sodass schwache und starke Produktivitäten ungehemmt konkurrieren. Und in den Zentren sammelt sich immer mehr Kapital an, bei gleichzeitiger Entleerung der Peripherie. Die Aneignung fremder Mehrwertproduktion spiegelt sich im Exportüberschuss, der auch anzeigt, dass deutsche Steuerzahler vom Beschäftigungs- und Werttransfer profitieren und nicht etwa Zahlmeister der EU sind. Schäuble hat recht, wenn er sagt, die Verteidigung der Eurozone sei besser für Deutschland. Dieselbe Dynamik hat übrigens Ostdeutschland nach Übernahme der D-Mark ruiniert. Während sie Chinas Aufschwung neben niedrigen Löhnen und der Arbeitsdisziplin durch den unterbewerteten Renminbi ankurbelt. Nachholende Entwicklungen sind auch unter Weltmarktbedingungen möglich, wie Deutschland, Japan, Südkorea, Taiwan, China und Brasilien zeigen. Sie gelingen aber nur auf der Basis einer nationalen Organisation der Wirtschaft, die im Widerspruch zum Weltmarktsystem steht. Wie schon Paul Mattig wusste. Alle Fälle stützten sich zur Ankurbelung der Exporte auf eine eigene Währung und auf nationale Schutzschirme gegen die Importe, die die Versorgung des Binnenmarktes aus eigener Produktion behindern. Meistens sorgt noch eine funktionale Diktatur für Disziplin und Streikverbot. Ein Krieg hätte Griechenland helfen können. Wenn mit dem Iran etwas losgegangen oder der Nahe Osten explodiert wäre, wenn Russlands Marine im Schwarzen Meer hätte bleiben sollen, hätte man Griechenland als Aufmarschgebiet die Schulden erlassen. So begann Südkoreas Aufstieg. Die USA finanzierten im Koreakrieg 70% des Verteidigungsetats und 50% der Staatsausgaben. Im Vietnamkrieg wurde die Truppenstationierung mit der Verpflichtung entgolten, einen festgelegten Warenkatalog jahrelang aus Südkorea zu beziehen. Doch es kam kein Krieg, der Griechenlands Bankrott verhinderte. Kein Zweifel, die Bundesregierung hat gezaudert. Angela Merkel wollte den Internationalen Währungsfonds mit ins Boot holen, wegen dessen Erfahrung und dessen Geld, aber auch um die Verantwortung mit New York zu teilen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble setzte auf einen europäischen Währungsfonds. Sie wollte bis nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl warten, er möglichst schnell den Spekulanten das Wasser abgraben. Man musste überlegen, ob Hilfspakete die produktiven Zonen in Mitleidenschaft zögen und Finanzjongleure zum Zocken einlüden. Die USA lassen zur Abschreckung hin und wieder Konzerne wie Lehman baden gehen. Oder doch eine Umschuldung? Nein, zu riskant. Sie würde deutschen Banken schaden, voran wieder der Hypo Real Estate, die am meisten Griechenland Anleihen hält. Sie würde eine Flucht aus dem Euro und eine Kettenreaktion auslösen. Gerade jetzt, wo Anleger den Dollar wieder als sicheren Hafen entdecken. Wer wäre im Falle eines Dominoeffektes der Nächste? Portugal? Vielleicht Spanien oder Irland? Warum nicht Deutschland, dessen Schulden sich auf 73% der Wirtschaftsleistung belaufen? Spaniens Schulden belaufen sich nur auf 53%. Portugal liegt gleichauf mit Deutschland. In Griechenland beträgt die Schuldenquote 115, in Italien 116, in den USA 83%. Japan ist mit 190% scheintot. Aber die Kreditwürdigkeit bemisst sich nicht nur daran. Wenn die Wirtschaftsleistung stimmt und die Bevölkerung Opfer hinnimmt, bleibt das Land solvent. Uns Fischern hat man schon vor Jahren die Zuschüsse gestrichen, sagt Eike Düvel. Deshalb sollten auch die Griechen nichts kriegen. Wenn man ihm das Schiff wegnimmt, wird er den Portugiesen nichts geben wollen. Solche Männer sorgen dafür, dass Deutschland für zweijährige Staatsanleihen nur 0,8% und Portugal über 5% Zinsen berappen muss. Während Merkel und Schäuble grübelten, verlor Frankreich, das auf 60 Milliarden Griechenanleihen sitzt, die Geduld. Der französische Haushaltsminister François Baroin mahnte: Man darf auch nicht eine einzige Minute daran denken, dass die griechischen Verbindlichkeiten umgeschuldet werden. Aus deutscher Sicht ist Griechenland ein kleiner Fisch. Deutschlands Banken haben Forderungen an Portugal von 30 Milliarden, an Griechenland von 33, an Italien von 125, an Spanien von 156 und an Irland von 173 Milliarden Euro. Erst wenn Spanien und Irland wackeln, droht der Absturz. Nun hat man sich auf 110 Milliarden für Griechenland geeinigt, davon 30 Milliarden aus den Kassen des IWF und 80 Milliarden aus Europa, davon 22 Milliarden aus Deutschland, um die Börsen zu beruhigen, den Ausstieg aus dem Euro zu stoppen und eine Kettenreaktion zu verhindern. In Wahrheit gilt die Griechenlandhilfe vor allem der Sanierung der eigenen Banken, denen der verbürgte Kredit zufließen wird. Griechenland selbst hat dabei die Zinsen zu tragen und wird einer Rosskur unterzogen, die den Brüningschen Notverordnungen gleichkommt. Beim Iran überlegt der Westen angeblich, wie die Führung zu treffen sei, ohne der Bevölkerung zu schaden. In Griechenland richten alle Maßnahmen sich gegen die Bevölkerung. Die Brüningsche Politik werde dazu führen, dass man von einer Rezession in die Depression kommt, prophezeit der Volkswirtschaftsprofessor Joachim Starbatty. Auch deshalb wird Griechenland seine Staatsschuld nicht vollständig bezahlen können. Eine Umschuldung wird vermutlich kommen. Griechenland hat in den kommenden Jahren 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr zu tilgen, nimmt aber nur 48 Milliarden im Jahr ein. Deutschland und Frankreich wollen bis zum Crash noch einen europäischen Währungsfonds installieren, der den IWF als Wächter ersetzt und das Insolvenzverfahren unter Eigenregie betreibt. Warum diktiert Deutschland den Griechen Brüningsche Notverordnungen, die es zu Hause für untauglich hält? Die Antwort lautet: Griechenland hat seine Souveränität eingebüßt und ist zur Plünderung freigegeben. Der Pariser Club, die Versammlung der reichen Gläubigerstaaten, verlangt sogar die Liquidation des Finanzvermögens. Dazu zählen auch Grundstücke und Gebäude. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung fragt: Ist die Akropolis, sind 3000 griechische Inseln Verwaltungsvermögen? Oder sind sie Finanzvermögen und damit Teil der Beute? Was wäre in Deutschland los, wenn seine Urlaubsregionen unter den Hammer kämen? Frankreich holte sich den Schwarzwald, Russland die Ostseebäder und den Spreewald, die Schweiz das Allgäu, Chinesen säßen in den Kassenhäuschen vor der Kulturhauptstadt Ruhr. Während der Fußballweltmeisterschaft 1958 genügten Fangesänge »Heja, heja, Sverige« und Westdeutsche stürmten los, um Reifen der Autos mit schwedischem Kennzeichen zu schlitzen. Gut, die Zivilisierung kam seitdem voran, hat aber durch die Wiedervereinigung wieder einen Rückschlag erlitten. Europa ist inzwischen das Risikogebiet des Weltkapitalismus. Während die Staatsdefizite in den 30 führenden Industrieländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seit 2007 um das Siebenfache stiegen, haben sie sich in der Eurozone verzwölffacht, ein Indiz für den Niedergang der mehrwerterzeugenden Wirtschaft. Wenn es im Kapitalismus nicht mehr um die Verteilung von Überschüssen geht, schrieb Karl Marx, sondern um die Verteilung von Verlusten, suche jede Nation das Quantum an demselben zu verringern und dem anderen auf den Hals zu schieben. Und die übliche Konkurrenz verwandle sich in einen Kampf der feindlichen Brüder. Zwar hat die nationale Regression heute nicht die Dimension der Epoche nach 1929, aber sie rast. Deutschland formiert sich. Die Krise habe ein neues deutsches Selbstbewusstsein, ein nationales Verantwortungsgefühl zutage gefördert, frohlockt die Zeitung Die Welt. Die Palette reicht vom Regionalismus der italienischen Lega Nord, die Erdfresser im Süden nicht länger durchfüttern will, die Bild-Zeitungskampagne gegen Griechenland ist nichts anderes, bis zum dramatischen Aufschwung des ungarischen Faschismus. Vielleicht sind wir Zeugen des beginnenden Zerfalls der Europäischen Union, die bedrängt durch produktivere Blöcke und zerfleddert durch innere Nationalismen, zunächst wieder auf das von Gerhard Schröder und Jacques Chirac favorisierte Kerneuropa zusteuert, mit der Bündnisachse Paris-Berlin-Moskau als Bollwerk gegen transatlantische und asiatische Konkurrenzen. Griechenland ist das Experimentierfeld für die Disziplinierung der schwachen Ränder, die das Kerneuropa nicht belasten sollen. Wie viele Notverordnungen lassen sich die Südeuropäer und die anderen, die folgen werden, bieten? Dass Deutschland sich dabei Feinde macht, wird einkalkuliert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung empfiehlt ein dickes Fell. Dass die deutsche Position von Ländern, für die Griechenland pars pro toto steht, neuerlich als Diktat empfunden werden muss, ist verständlich. Das Diktat wird in den gebeutelten Staaten nicht nur sinnvolle Aufstände, sondern auch eine Art Abwehrnationalismus fördern. In Deutschland wird die Propaganda noch viel Hass und Ekel einüben auf tanzende, singende, spielende, faulenzende und weintrinkende Griechen, die ein Synonym für Südeuropäer sind. Denn in der Dialektik von griechischer Krankheit und germanischer Gesundheit geht es um das lebendige Leben gegen das zum Material gewordene Leben, das sich als Gewinn- und Verlustrechnung, am Ende als wandelnde Produktivität versteht, gegen die alles Lebendige unberechenbar und deshalb unwert ist. Feuerwehrmann Schubert sagt: Wir sind zuständig für 40 Kilometer der A9. Jetzt wird die für den Abschnitt zuständige Polizeistation geschlossen. Und das alles wegen der Griechen. Wo soll das noch hinführen? Mai 2010. So viel Pathos auf einmal gibt es selten. Europa befinde sich in der schwierigsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar seit dem Ersten, erklärte Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank. Wir erlebten und erleben wirklich dramatische Zeiten. Eine existenzielle Bewährungsprobe, konstatierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Scheitere der Euro, dann scheitere auch die Idee der europäischen Einigung. Und der französische Präsident Nicolas Sarkozy verkündete gar die Generalmobilmachung, um die europäische Währung zu verteidigen. Tatsächlich kämpft Europa derzeit mit der größten politischen und wirtschaftlichen Krise seit dem Zusammenbruch des Realsozialismus. Innerhalb weniger Tage wurde die politische Ordnung der Eurozone auf den Kopf gestellt. Das 750 Milliarden Euro teure Rettungspaket, das auf dem Krisengipfel Anfang Mai 2010 in Brüssel beschlossen wurde, ist dabei nicht einmal das spektakulärste Ergebnis. Wesentlich gravierender sind die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die lange Zeit unberührbaren Stabilitätskriterien von Maastricht sind passé. Vor allem für die deutsche Regierung bedeutet diese Entwicklung einen Dämpfer, denn schließlich bestimmten ihre Prinzipien die Währungsunion seit der Gründung. Der Euro muss so stabil sein wie die D-Mark, lautete die wichtigste Regel. Eine politisch unabhängige europäische Zentralbank sollte dieses Ziel garantieren. Und kein Staat sollte für die Schulden anderer einstehen müssen. Diese Regeln gelten nun nicht mehr. Deutschland hatte diese Vorgaben, sehr zum Verdruss der meisten anderen Mitgliedstaaten, in den Kriterien von Maastricht festgeschrieben. Für die größte Exportnation des Kontinents war eine stabile Währung von entscheidender Bedeutung, denn nur so blieben ihre Unternehmen von Kursschwankungen verschont. In den südlichen Ländern, angeführt von Frankreich, konnte man hingegen mit ein wenig Inflation gut leben. Deren Wirtschaft war vor allem vom Binnenkonsum abhängig und weniger vom Export. Sank die Wettbewerbsfähigkeit italienischer oder spanischer Unternehmen zu stark, dann wurde eben die Lira oder die Peseta abgewertet. Mit dem Euro funktionierte diese Methode nicht mehr, Dafür konnten nun aber auch Länder wie Italien oder Griechenland von niedrigen Kreditzinsen profitieren, die bislang wirtschaftlich starken Staaten wie Deutschland vorbehalten waren. Dadurch stiegen zwar die Schulden, aber auch die Nachfrage wuchs. Eine Konstellation, von der zunächst alle Seiten profitierten. Die südeuropäischen Staaten erzielten verhältnismäßig hohe Wachstumsraten, während Deutschland zum Exportweltmeister avancierte. Finanziert wurde diese Konjunktur auf Pump vor allem von deutschen Banken, die allein in Spanien und Italien mehrere hundert Milliarden Euro verliehen. Einige Jahre konnten die Euro-Staaten mit dieser Aufteilung gut leben, auch wenn sich die Gegensätze immer mehr verschärften. Mithilfe niedriger Löhne bei gleichzeitig steigender Produktivität seiner Unternehmen türmte Deutschland einen enormen Handelsüberschuss auf, während andere Staaten wie Griechenland mit einem wachsenden Schuldenberg zu kämpfen hatten. Deutschland fungierte in Europa wie ein kleines China. Es verlieh Geld, damit sich andere Länder seine Waren kaufen konnten. Damit wurde im europäischen Maßstab eine globale Entwicklung nachvollzogen. Seit den 70er Jahren verzeichnen alle Industriestaaten rückläufige Wachstumsraten, die sie durch eine Defizitkonjunktur zu kompensieren suchen. So haben sich die Staatsschulden in den USA in den vergangenen zwei Dekaden versechsfacht und liegen mittlerweile bei fast 13 Billionen Dollar. In Japan übersteigen die Schulden das gesamte Bruttosozialprodukt um das Doppelte. Im Vergleich dazu wirtschaften selbst die Griechen schon fast solide. In normalen Zeiten sind solche Defizite vielleicht noch zu bewältigen. Schließlich brummen die Geschäfte und damit steigen auch die Steuereinnahmen, mit denen langfristig die Schulden wieder beglichen werden sollen. Nicht vorgesehen in diesem Konzept ist eine epochale Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 alle Strategien über den Haufen warf. Ausgelöst just von den deregulierten Finanzmärkten, die diese Konjunktur auf Pump erst ermöglicht hatten. Die Bankenpleiten und der darauf folgende Konjunktureinbruch strapazierten die Solvenz vieler Länder. Regierungen, die zuvor problemlos billige Kredite auf den Finanzmärkten erhielten, sahen sich plötzlich damit konfrontiert, dass die Zinsen für ihre Staatsanleihen in unerwartete Höhen schossen. Als erstem Staat der Eurozone drohte Griechenland die Pleite, weshalb alle Akteure der Krise hier ein Exempel statuieren wollten. Angesichts der enormen Schulden setzten die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Landes in mehreren Schritten quasi auf Null herab. Die deutsche Regierung wiederum wollte auf jeden Fall einen Bruch der Stabilitätskriterien vermeiden und verweigerte monatelang jegliche finanzielle Hilfe. Indem man das Land dazu zwinge, fast jedes Opfer in Kauf zu nehmen, so das Kalkül der Bundesregierung, könne das Vertrauen der Finanzmärkte wiedergewonnen werden. Dass diese Rechnung nicht aufging, lag weniger an der mangelnden Opferbereitschaft der griechischen Gesellschaft oder an den vielgescholtenen Spekulanten. Die rabiaten Sparmaßnahmen werden der griechischen Wirtschaft in den kommenden Jahren eine tiefe Rezession bescheren. Wie soll die griechische Regierung unter diesen Umständen auch noch Schulden von über 300 Milliarden Euro reduzieren? Die Spekulationen auf den Bankrott waren sicherlich realistischer als die deutsche Kalkulation, die Griechen würden es schon selber richten. Weil die Euro-Staaten monatelang, selbst angesichts eines drohenden Staatsbankrotts, untätig blieben, eskalierte die Entwicklung. Wenn nicht einmal Griechenland, ein Land, das nur 2% der Wirtschaftsleistung des Euroraums erbringt, Unterstützung findet, was geschieht dann erst, wenn Spanien oder Italien in Schwierigkeiten geraten? Weil es keine Antwort auf diese Frage gab, befand sich die Währungsunion Ende April 2010 in einer systemischen Krise, wie der EU-Kommissionspräsident Barroso erklärte. Vielleicht hat Sarkozy bei dem Treffen in Brüssel tatsächlich damit gedroht, wie Nachrichtenagenturen sogleich kolportierten, zusammen mit Spanien und Italien die Eurozone zu verlassen, falls Deutschland weiterhin jede Unterstützung für Griechenland verweigern würde. Faktisch wäre mit einem Bankrott des Landes die Währungsunion gescheitert. Kein Gläubiger hätte noch auf die Kreditwürdigkeit der südeuropäischen Euroländer vertraut. Statt des Euro würde es in Europa wieder unterschiedliche Währungsblöcke geben. Eine deutsche Einflusszone, unter anderem mit den Niederlanden und Österreich, sowie ein französisch dominierter Währungsblock. Angesichts dieser Alternativen stimmte auch Merkel dem riesigen Rettungspaket zu, das die Eurozone vor einem weiteren Verfall schützen soll. Zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds stellen die Euro-Staaten Griechenland 110 Milliarden Euro an Notkrediten zur Verfügung und zusätzlich 750 Milliarden Euro, um notfalls weitere Länder zu unterstützen. Zudem soll die Europäische Zentralbank künftig Staatsanleihen aufkaufen, selbst wenn sie nur noch, wie im Falle Griechenlands, den Status von Ramschpapieren haben. Eine Entscheidung, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Kapitulation deutscher Interessen bezeichnete. Auch wenn das Abendland nicht schnurstracks untergehen wird, wie viele konservative Kommentatoren seither befürchten, so ist von den einstigen Stabilitätskriterien nicht viel übrig geblieben. Ähnlich wie die Notenbanken in den USA und in Großbritannien wird auch die Europäische Zentralbank notfalls Geld drucken, um den Euro zu verteidigen. Die Entscheidung zeigt, dass die deutsche Regierung nicht die wirtschaftliche und politische Macht besitzt, ihre Interessen in Europa bedingungslos durchzusetzen. Und dass sie zumindest über die banale Einsicht verfügt, dass deutsche Arbeitsplätze von der Zahlungsfähigkeit Griechenlands, Spaniens und Italiens abhängen. Ein Scheitern des Euro wäre schließlich gerade für den größten Profiteur der Währungsunion fatal. Nun muss die deutsche Regierung vor allem auf EU-Beamte wie Olli Rehn vertrauen. Der finnische EU-Währungskommissar forderte nun, dass die Euro-Länder ihre Haushaltsplanung zunächst mit Brüssel abstimmen und erst dann in den nationalen Parlamenten debattieren sollen. Ein Vorschlag, der dem französischen Wunsch nach einer europäischen Wirtschaftsregierung sehr nahe kommt. Zumindest hat die Euro-Krise deutlich gezeigt, dass eine gemeinsame Währung ohne eine einheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik auf Dauer kaum funktionieren kann. Doch auch mit dem Rettungspaket ist die Krise noch längst nicht ausgestanden. Vielmehr wiederholt sich das Griechenland-Dilemma auf höherem Niveau. Die Staaten der Eurozone müssen rabiate Sparmaßnahmen beschließen, um die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig müssen sie das Wirtschaftswachstum steigern, sonst versinken sie in einer Rezession. Wie das gelingen soll, ist wohl bislang niemandem richtig klar. Vermutlich auch nicht der deutschen Regierung. Am liebsten würde sie jetzt die Regeln diktieren, nach denen die Eurozone saniert werden soll. Deutschland solle als eine Art Europolizei den anderen Mitgliedstaaten auf die Finger schauen, forderte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet im Handelsblatt. Eine Aufgabe, die Finanzminister Wolfgang Schäuble liegen würde. Demnächst möchte er dem EU-Ratspräsident seine Vorstellungen präsentieren. Vermutlich will er der gesamten Eurozone eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild verordnen. Ein deutscher Finanzminister als europäischer Sparkommissar? Die meisten Euro-Staaten haben sich ihre Rettung wohl anders vorgestellt. Juni 2010. Die Fahnder kamen in Schnellbooten und schlugen überraschend zu. In einer spektakulären Aktion konfiszierte die italienische Finanzpolizei die Luxusjacht des ehemaligen Formel-1-Managers Flavio Briatore wegen angeblicher Steuerschulden. Der Vorfall vor der Küste von La Spezia verstört die globale Superjacht-Szene, berichtete die Financial Times Deutschland aufgeregt. Anwälte raten ihren internationalen Klienten bereits, sich gut zu überlegen, ob sie sich in italienische Gewässer wagen wollen. Dass sich die Szene nun ausgerechnet im Land von Silvio Berlusconi sorgen muss, zeigt, wie panisch die europäischen Finanzämter mittlerweile nach zusätzlichen Einnahmen suchen. So vergleichen italienische Beamte mit Hilfe von Luftaufnahmen die Steuererklärungen mit den tatsächlichen Wohnverhältnissen. Wer einen Swimmingpool besitzt, aber angeblich nur einen Durchschnittslohn verdient, kann mit einem Besuch der Fahnder rechnen. Und wer in Griechenland einen Steuerhinterzieher denunziert, soll 10% der geschuldeten oder zumindest der eintreibbaren Summe erhalten. Seit sich die staatliche Neuverschuldung infolge der Finanzkrise verdreifacht hat, versuchen die Regierungen der Euro-Staaten mit allen Mitteln, die Defizite zu reduzieren. Doch die spektakuläre Jagd nach potenziellen Steuersündern reicht bei weitem nicht aus, um das Problem zu lösen. Sie dient vielmehr dazu, den angekündigten harten Sparbeschlüssen einen Anschein von sozialer Ausgewogenheit zu verleihen. Denn im Wesentlichen sind es die Bezieher mittlerer Einkommen und die sozialen Unterschichten, die für die Krise zahlen müssen. Die meisten Staaten haben enorme Kürzungen in ihren Haushalten beschlossen, wobei sich die Maßnahmen ähneln. Die Gehälter der Beamten werden reduziert, Stellen im öffentlichen Dienst nicht mehr neu besetzt, Sozialleistungen gestrichen, das Rentenalter heraufgesetzt. In Italien möchte Ministerpräsident Berlusconi in den kommenden Jahren 24 Milliarden Euro einsparen und streicht deswegen die Transferzahlungen an die Kommunen und Gemeinden radikal zusammen. Zugleich will man die staatlichen Einnahmen steigern. Griechenland erhöht die Mehrwertsteuer, Portugal führt eine Krisensteuer ein. Spanien, das in den nächsten Jahren 65 Milliarden Euro einsparen will, plant eine spezielle Abgabe für Millionäre. In Frankreich denkt man über eine Solidaritätsabgabe für hohe Einkommen und Kapitaleinkünfte nach. Mit den bisher getroffenen Maßnahmen könnten zwar einige Löcher gestopft werden, doch um Wachstum zu generieren, benötigt man langfristige Reformen, auch wenn sie schwieriger und kostspieliger sind, verriet Lorenzo Bini-Smaghi, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank, kürzlich der Zeitung ABC. Seiner Meinung nach sollte Spanien die Löhne nicht mehr an die Inflation koppeln und so die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Nur auf diese Weise könne das Land langfristig sein gewaltiges Handelsdefizit abbauen. Ein Rat, der vermutlich auch für andere Euro-Länder gilt. Als heimliches Vorbild könnte dabei Lettland dienen. Die Baltische Republik, die nicht zur Eurozone gehört, geriet wegen der Finanzkrise 2008 an den Rand des Staatsbankrotts. Gegen harte Auflagen erhielt das Land einen Notfallkredit vom Internationalen Währungsfonds. Viele tausend Angestellte im öffentlichen Dienst verloren daraufhin ihren Job, vor allem Polizisten und Finanzbeamte. Schulen wurden geschlossen, Krankenhäuser zusammengelegt, Ministerien aufgelöst und nahezu alle Gehälter um bis zu 30% gekürzt. Im Jahr 2009 ging die Wirtschaftsleistung des Landes daraufhin um fast ein Fünftel zurück, ein in Friedenszeiten fast einmaliger Vorgang. Die Entwicklung in Lettland zeigt drastisch, vor welchem Dilemma die südeuropäischen Staaten stehen. Um die Schulden dauerhaft senken zu können, sind die Länder auf ein höheres Wirtschaftswachstum angewiesen. Das aber ist nicht zu erwarten. Die Sparprogramme belasten die Binnenkonjunktur erheblich. Und auch die Exportleistung der Länder ist schwach. Seit Jahren verlieren sie Marktanteile. Ursprünglich hatte die EZB das Ziel ausgegeben, dass die Lohnsteigerungen in der Eurozone rund 2% über der Inflationsrate liegen sollen. In fast allen Ländern hat man sich daran gehalten. Nur in Deutschland lag die Quote stets darunter. Die Konsequenzen daraus hat der US-amerikanische Nobelpreisträger für Wirtschaft Paul Krugman beschrieben. Seinen Berechnungen zufolge müssen die Löhne in Griechenland oder Spanien um bis zu 30% sinken, damit sie wieder mit deutschen Unternehmen konkurrieren können. Sparen, Steuern erhöhen und Löhne senken. Unter diesen Umständen ist ein Aufschwung mehr als unwahrscheinlich. Dennoch gibt es nach Ansicht der deutschen Regierung keine Alternative zu diesem rigiden Kurs. Finanzminister Schäuble würde der Eurozone am liebsten sogar eine Schuldenbremse verordnen, wie sie bereits in der deutschen Verfassung festgeschrieben wurde. Nicht erst seit dem Griechenland-Debakel führt sich die Regierung in Berlin als eine Art oberste europäische Finanzbehörde auf. In zahllosen Kommentaren wurde die Verschwendungssucht der dekadenten Südeuropäer gegeißelt, als sei die Krise durch moralisches Fehlverhalten verursacht. Verantwortungslose Politiker hätten mit geliehenem Geld um sich geworfen, damit die Bevölkerung ein möglichst angenehmes Leben führen konnte. In ihrem selbstherrlichen Auftreten lassen die Deutschen dabei völlig außer Acht, dass es ohne Defizite auch keine Konjunktur mehr gibt. Insbesondere die deutsche Exportwirtschaft profitiert in hohem Maße von den Schulden der europäischen Nachbarn. Ein besonders bizarres Beispiel liefert die griechische Armee, die zur großen Freude deutscher Rüstungsunternehmen mehr Leopardpanzer besitzt als selbst die Bundeswehr. Dabei bestehen die griechischen Grenzen überwiegend aus Küsten. Die deutsche Regierung treibt ein riskantes Spiel. Mit ihrer monatelangen Weigerung, Griechenland zu unterstützen, hat sie den Zusammenbruch der Eurozone zumindest indirekt in Kauf genommen. In letzter Minute stimmte sie zwar dem Rettungspakt zu, aber nur unter der Bedingung, dass alle Regierungen sparen, bis es kracht. An den strukturellen Ursachen der Misere hingegen will sie nichts ändern. Kritik an den deutschen Exportüberschüssen und dem damit verbundenen extremen Ungleichgewicht in Europa weist sie strikt zurück. Und auch mit der Gefahr, dass die meisten Euro-Staaten in eine langwierige Rezession abgleiten, kann man offenbar in Berlin gut leben. Nun, zum schlechtestmöglichen Moment wendet sich Deutschland nationalistischen Illusionen zu, kommentierte die New York Times. Europas frühere ökonomische Erfolge werden als deutsche Erfolge angesehen. Für Europas aktuelle Schuldenprobleme sind hingegen alle verantwortlich, nur nicht Deutschland. Das ungewöhnlich scharf formulierte Editorial unter dem Titel »Deutschland gegen Europa« erschien passenderweise am selben Tag, als der US-amerikanische Finanzminister Timothy Geithner in Berlin eintraf. Mit versteinerter Miene hört sich dort sein Amtskollege Wolfgang Schäuble dessen Vorwürfe an. Der strikte deutsche Sparkurs werde jeden wirtschaftlichen Aufschwung in Europa abwürgen und so auch die Weltwirtschaft gefährden. Viele lobende Worte fand Geithner hingegen für das Konjunkturprogramm der chinesischen Regierung. Der Konflikt ist nicht neu. Schon bei der Finanzkrise 2008 lehnte Deutschland zunächst staatliche Wirtschaftsprogramme ab. Die USA drängten die Bundesregierung bereits damals, mehr Rücksicht auf die Konjunktur und das globale Wachstum zu nehmen. Auch heute schert sich die Regierung in Berlin wenig um die Sorgen anderer Länder. Vielleicht hofft man dort tatsächlich, am Ende gestärkt aus der Krise hervorzugehen, wie es Bundeskanzlerin Merkel einmal formulierte. Schließlich ziehen viele Anleger ihre Gelder aus den angeschlagenen Euro-Staaten ab und investieren sie im wirtschaftlich stärksten Land des Kontinents. Mittlerweile befinden sich die Renditen für deutsche Staatsanleihen auf einem historischen Tiefstand. Noch nie war es für die Regierung in Berlin so günstig, Geld zu leihen. Je schlechter es um die Bonität von Griechenland oder Spanien steht, desto weniger muss Deutschland für seine eigenen Anleihen zahlen. Zugleich profitieren deutsche Unternehmen von dem niedrigen Eurokurs, der deutsche Waren außerhalb Europas deutlich günstiger macht. Die riskante Strategie könnte sich rentieren, wenn es Deutschland gelingt, die Krise zu exportieren. Die Kosten zahlen dann die schwachen Euro-Staaten, aber auch China und die USA. Gut möglich aber auch, dass die deutsche Rechnung nicht aufgeht. Wenn die Euro-Länder in einer langwierigen Rezession versinken, brechen auch die wichtigsten Exportmärkte ein. Und spätestens dann ist es wohl mit der deutschen Herrlichkeit vorbei. Chronologie der Nötigung. August 2010. 90er Jahren argumentierten die Euro-Befürworter, die gemeinsame Währung sei eine Möglichkeit, Deutschland an die kurze Leine zu nehmen und in europäische Strukturen einzubinden. Anderenfalls drohe die Fortsetzung des deutschen Sonderweges. Euro-Gegner erklärten hingegen, dass nicht Deutschland europäischer, sondern Europa deutscher werden würde. Der Euro sei kein Einbindungsinstrument, sondern eine Möglichkeit für Deutschland, um seine Interessen besser durchzusetzen. Zwölf Jahre später muss man leider konstatieren, dass es die Skeptiker offenbar besser wussten. Deutschland bewegt sich heute wieder auf einem ökonomischen Sonderweg. Und zwar nicht trotz, sondern wegen der gemeinsamen Währung. Von Beginn an waren die europäische Integration, der Abschied von der D-Mark und die Euro-Einführung kein deutsches Zugeständnis wegen der Wiedervereinigung oder gar eine Art Ablass für die Nazi-Vergangenheit. Wenn wir für die Einigung Europas und die EU eintreten, praktizieren wir nicht idealistische Selbstlosigkeit, sondern verfolgen eigene praktische Interessen, hatte der damalige Außenminister Klaus Kinkel bereits kurz nach der Wende unmissverständlich erklärt. Gehandelt wurde aus der Einsicht, dass ein gemeinsamer Währungsraum für die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands dienlicher sei als die Träume der D-Mark-Nostalgiker. Der Preis, den die Deutschen für die neue Währung verlangten, war dennoch äußerst hoch. Die Mitglieder der Eurozone mussten die deutsche Stabilitätspolitik akzeptieren. Seitdem wird die Währungspolitik nach dem Muster der Bundesbank betrieben, auch wenn sich Name und Ort geändert haben. Dass durch die Abschaffung der heimlichen Leitwährung D-Mark eine Art europäische Regulierung eingeführt wurde, wie Jürgen Trittin es formulierte, ist allenfalls als frommer Wunsch zu verstehen. Eine Zeit lang schienen alle damit zufrieden zu sein. Die D-Mark, die Atombombe der Deutschen, wie sie der französische Staatspräsident François Mitterrand noch bezeichnet hatte, hatte ausgedient. Stattdessen profitierten nun alle von der starken Wirtschaftsmacht. Notorische Schuldner wie Italien oder Griechenland erhielten plötzlich Kredite zu ähnlich günstigen Konditionen wie die sparsamen Deutschen. In vielen Staaten der Eurozone führte die neue Währung daher zunächst zu einem Wachstumsschub, von dem später sogar noch die östlichen Beitrittsländer profitierten. In Griechenland und Portugal stiegen zwar die Haushaltsdefizite, doch die Geschäfte florierten. Für die meisten Euro-Länder begannen die guten Jahre. Das billige Geld beflügelte den Konsum, Straßen und Flughäfen wurden ausgebaut, Städte renoviert. Viele Staaten verzeichneten zweistellige Lohnzuwächse, teilweise bis zu 100%, wie etwa in Griechenland. Heutige Pleitekandidaten wie Spanien sorgten mit fulminanten Wachstumsraten für Furore. In seiner ersten Phase hat der Euro also alles andere als eine neoliberale Wende ausgelöst, obwohl dies doch die Absicht der Maastrichter Kriterien gewesen war. Nur in Deutschland wählte ausgerechnet eine rot-grüne Regierung einen anderen Weg. Es gibt kein Recht auf Faulheit, postulierte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und machte damit allen klar, wohin die Reise gehen würde. Bereits seit Anfang der 90er Jahre waren in Deutschland die Reallöhne kaum gestiegen. Nun wurde auch noch der Niedriglohnsektor kräftig ausgebaut. Heute arbeitet jeder fünfte Beschäftigte, rund 6,5 Millionen Menschen in Billigjobs, ein Spitzenwert in Europa. Unter der nachfolgenden Großen Koalition verschärfte sich diese Entwicklung. Zwischen 2004 und 2008 nahmen die Reallöhne sogar ab, obwohl es einen Konjunkturaufschwung gab. Eine einmalige Entwicklung in der Bundesrepublik, vermutlich in ganz Europa. Dass der Begriff Neoliberalismus trotzdem keinen rechten Sinn mehr ergibt, zeigte sich spätestens im Laufe der Finanz- und Wirtschaftskrise, als wiederum ausgerechnet eine liberal-konservative Regierung ein Konjunkturprogramm nach dem anderen auflegte. Die Finanzkrise markierte auch den großen Einschnitt in der kurzen Geschichte des Euro. Sie demonstrierte dramatisch, wie unterschiedlich sich die Währungszone entwickelt und wer hier tatsächlich das Sagen hat. Die plötzliche Erkenntnis, dass Griechenland faktisch pleite war, führte zu einer Kettenreaktion. Auf den Finanzmärkten galten nun alle Euro-Staaten mit hohen Defiziten als potenzielle Kandidaten für einen Staatsbankrott. Kredite gab es, wenn überhaupt, nur mit exorbitanten Risikoaufschlägen. Die extreme Lage ließ nur zwei Möglichkeiten zu. Einerseits bestand die Option, die extremen Unterschiede im Außenhandel und bei den Löhnen in der Eurozone abzubauen, weil diese Unterschiede wesentlich zu der katastrophalen Situation beigetragen hatten. Oder aber man zwang die jeweiligen Länder bei Strafe des ökonomischen Untergangs dazu, die öffentlichen Leistungen, Löhne und Sozialhilfe dramatisch zu senken, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Indem Deutschland gegen die überwältigende Mehrheit der Euro-Länder klar den zweiten Weg bevorzugte, brachte es die hochverschuldeten Staaten in eine höchst prekäre Situation. Eine Rettung gibt es nur zu den von der Bundesregierung formulierten Konditionen. Damit wurde der Euro in gewisser Weise noch einmal neu erfunden. Zu Bedingungen, die wesentlich schärfer waren, als es die Maastrichter Kriterien je hatten vermuten lassen. Damals fabulierte Bundeskanzler Helmut Kohl, die europäische Einigung sei eine Frage von Krieg und Frieden. 20 Jahre später rollen zwar keine Panzer, dafür führt Deutschland faktisch einen Wirtschaftskrieg gegen die meisten Staaten der Eurozone. Die Regierung in Berlin hatte auf dem Höhepunkt der Krise klargemacht, dass sie bereit ist, die gemeinsame Währung aufs Spiel zu setzen, wenn man ihren Vorgaben nicht folgen würde. Europa hat heute seine Augen auf uns gerichtet. Ohne uns, gegen uns kann es keine und wird es keine Entscheidung geben, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der entscheidenden Sitzung im Bundestag über das Rettungspaket für Griechenland. Diese Haltung ist für die verschuldeten Euro-Staaten vor allem deshalb so verheerend, weil die Finanzmärkte seitdem Deutschland zum Maß aller Dinge erklärten. Haushaltsdisziplin, Lohnentwicklung, Sparprogramme, nur wer sich an die Vorgaben aus Berlin hält, gilt noch als kreditwürdig. Selbst die französische Regierung, die sich lange Zeit alternativ zur deutschen zu profilieren versuchte, ist gezwungen, diesen Weg mitzugehen, um nicht ihre eigene Reputation bei den Ratingagenturen zu verlieren. Trotz massiver Kritik aus Europa und den USA hält die Bundesregierung an ihrem ökonomischen Sonderweg fest. Die einseitige Exportorientierung stellt sie nicht in Frage. Mittlerweile führen deutsche Unternehmen wieder mehr Waren aus als alle anderen Euro-Länder zusammen. Nach wie vor lehnt man in Berlin jede Regulierung der Europäischen Zentralbank ab, auch wenn während der Griechenland-Krise einige Zugeständnisse gemacht werden mussten. Eine gemeinsame Wirtschaftsregierung, die für einen sozialen Ausgleich zwischen den disparaten Ökonomien sorgen könnte, wird es mit ihr auf absehbare Zeit nicht geben. Sie nimmt bewusst in Kauf, dass viele Euro-Länder in den kommenden Jahren unter einer katastrophalen Wirtschaftsentwicklung werden leiden müssen. Die fast gleichgültige Haltung der deutschen Regierung ist damit zu erklären, dass sie sich mittlerweile anderweitig orientiert. Die Sorge einiger französischer Intellektueller, Deutschland könne sich von der EU abwenden und zusammen mit Russland einen neuen Wirtschaftsblock bilden, mag zwar übertrieben erscheinen, doch tatsächlich blickt man in Berlin immer öfter in Richtung der Boomregionen Ost- und Zentralasiens. Fatale Entwicklung ist aber nicht nur eine Folge falscher Verträge und fragwürdiger Entscheidungen. André Brie hat zwar sicherlich recht, wenn er kritisiert, dass durch die Lissabon-Verträge der Standortwettbewerb zwischen den EU-Ländern forciert worden sei, doch diese Feststellung entspricht nur der halben Wahrheit. Dieser innereuropäische Konkurrenzkampf wurde von der politischen Klasse nicht einfach durchgesetzt. Er ist nur möglich, weil er zumindest eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz besitzt. So grenzt sich in Deutschland die von Abstiegsängsten geplagte Mittelschicht vehement gegen die tatsächlichen Deklassierten ab, statt sich mit ihnen gegen die monetaristische Wirtschaftspolitik zu verbünden. In gewisser Weise dient diese Haltung als Vorlage, wie im europäischen Konkurrenzkampf mit den Verlierern umgegangen wird. Sie erfahren keine Solidarität, sondern werden verachtet und gehasst. Auch in anderen Ländern fördert die Krise eine sozialchauvinistische Haltung, wobei die reicheren Regionen versuchen, sich von den Standortverlierern abzusetzen. Belgien stand in vergangenen Jahren mehrfach kurz vor der Auflösung. In Katalonien gehen Massen für einen obskuren Separatismus auf die Straße. In den Niederlanden feiert ein Rechtspopulist Wahlerfolge. In Ungarn, direkt an der Europeripherie, setzte sich eine semifaschistische Regierung durch. In Rumänien herrscht eine pogromartige Stimmung gegen Minderheiten wie die Roma. Die Erwartung, der Euro tauge als antinationales Projekt, war sicherlich übertrieben, so wie die soziale Emanzipation keine Frage der richtigen Währung ist. Deutschland ist es gelungen, über den Euro wieder eine hegemoniale Rolle in Europa einzunehmen. Immerhin spricht aber einiges dafür, dass der deutsche Sonderweg nicht ewig währt. So wird über kurz oder lang zumindest die einseitige Exportorientierung an Grenzen stoßen. September 2010. Die Gründe für die europäischen Nationalstaaten, politisch eng zu kooperieren und eine Wirtschafts- und Währungsunion zu betreiben, werden gerne als Selbstverständlichkeiten abgetan. Worum es den kapitalistischen Staaten geht, ist die eigene Konkurrenzfähigkeit als attraktivster Standort. Über die Welthandelsorganisation drängen sie außerdem auf den Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren der Konkurrenten weltweit, um Absatzmärkte zu erschließen. Das ermöglicht Vergleichbarkeit und so direkteren Wettbewerb der teilnehmenden Staaten. Die Sozialpolitik zählt als Kostenfaktor. Dennoch wird sie betrieben, unterschiedlich stark, je nach politischer und wirtschaftlicher Konjunktur, um eine ausbeutbare Arbeiterklasse bereitzuhalten. Wenn ein Staat unter verschärfter Konkurrenz weiterhin kapitalistisch und am liebsten in der ersten Reihe mitspielen will, dann tut man gut daran, die Sozialstandards nach unten zu korrigieren. Der Euro hat sicherlich geholfen, diesen Druck zu verstärken, aber gebraucht hat es ihn nicht für die schlechtere Versorgung von derzeit unbrauchbaren Arbeitern. Die Konkurrenz der Mitgliedstaaten untereinander ist in der EU nicht aufgehoben, sondern in bestimmte Bahnen gelenkt. Sie wurde institutionalisiert. Es wurde bereits ausgeführt, warum das exportorientierte Deutschland davon am meisten profitiert. Nicht nur Deutschland, sondern alle Mitgliedstaaten versprechen sich von der EU einen Gewinn. Aber diese Kalkulation kann nicht für alle gleichermaßen aufgehen. Trotzdem bleibt festzustellen, dass es bis heute noch keinen Austritt eines Mitgliedstaates aus der EU oder der Eurozone gegeben hat. Auch Griechenland wurde nicht einfach von Deutschland gezwungen, sich auf die neuen Restriktionen für den eigenen Haushalt einzulassen, sondern es hat die harten Bedingungen akzeptiert, um in der Eurozone zu bleiben. Genau das wollte Griechenland offensichtlich. Dabei gab es noch andere Wege. Doch ein Austritt aus der Währungsunion hätte die dann neu zu gründende griechische Währung wohl gleich zum Absturz gebracht. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, Griechenland seine Schulden zu erlassen. Aber auch das wäre keine einfache Lösung. Denn ein Schuldenerlass zöge das grundsätzliche Misstrauen nach sich, ob der griechische Staat überhaupt noch Schulden bedienen kann. Dies wiederum würde zu noch höheren Zinsen für Staatsanleihen führen. Die strikte haushaltspolitische Beschränkung wurde deshalb akzeptiert, weil die griechische Regierung hoffte, als Staat innerhalb des Euroraums trotz allem am besten weiterzukommen. Diese Haltung teilt Griechenland mit den anderen Mitgliedstaaten. Deren Vertreter setzen sich in Brüssel an den Verhandlungstisch, um ihre jeweiligen nationalen Interessen durchzusetzen und nicht in erster Linie, um Deutschland einzubinden. Innerhalb der EU sind die Interessengegensätze nicht aufgehoben, sondern nehmen eine neue Form an. Das Abschaffen einer Vetomöglichkeit oder gleich die Vergemeinschaftung eines ganzen Politikbereichs bedeutet immer die Aufgabe von einem Stück Souveränität der Mitgliedstaaten zugunsten der Gemeinschaft. Das zieht eine weitere Unterordnung unter die auf europäischer Ebene gefällten Beschlüsse nach sich. Damit wird der Staatenverbund gestärkt. Jeder Nationalstaat als Teil des Staatenverbundes hofft, von dieser Stärkung zu profitieren. Das macht jenen Hauptwiderspruch in der Europäischen Union aus, der bei allen Verhandlungen eine Rolle spielt. Jeder Nationalstaat versucht, seine Interessen durchzusetzen, muss aber die Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen delegieren, damit es eine starke Union gibt. Dieser Widerspruch äußert sich in jedem entscheidenden politischen Streit. Am liebsten möchte jeder Staat selbst den größten politischen Handlungsspielraum behalten. Nur die anderen sollen Zugeständnisse machen. Wie viel ein Staat von seiner Position durchsetzen kann, hängt von seiner Machtposition ab. So ist es zwar richtig und politisch sympathisch, wenn manche über Deutschlands Erfolge schimpfen, aber das erklärt nicht mehr als das gesteigerte deutsche Interesse an EU und Euro. Offen bleibt die Frage, warum sich der Rest der Union das gefallen lässt. Das gilt so lange, wie auch für die anderen etwas dabei herauszuholen ist. Es geht also zuerst um den materiellen Erfolg des Projekts Europa. Und der steht außer Zweifel. Der Handel innerhalb der EU läuft zwischen den Krisen auf Hochtouren und immer mehr Geschäfte weltweit werden in Euro abgewickelt. Auch tritt die EU nach außen zunehmend als Staatenblock auf und greift gelegentlich beim Weltordnen ein. Das schließt nach innen eine Politik in nationaler Härte denjenigen gegenüber ein, die sich als Arbeiter fit zu halten haben. Wenn die Ausbeutung entsprechend den globalen Konkurrenzanforderungen gestaltet wird und dabei erfolgreich ist, entwickelt die EU die materielle Grundlage für dasselbe Identifikationsangebot wie jeder Nationalstaat. Ein EU-Bürger, der dieses Angebot annimmt, überträgt den alten nationalen Fehlschluss einfach auf die europäische Ebene. Das Dazugehören qua Staatsbürgerschaft erscheint ihm nicht als Unterordnung, sondern als Ergebnis der kulturellen oder natürlichen Zusammengehörigkeit der Europäer. Das ist aber nicht der wirkliche Inhalt des Dazugehörens. Weder nationalstaatlich noch in der EU. Menschen sind nur Material für Kapitalakkumulation und gelten überhaupt nur als Subjekte, wenn sie brauchbare politische oder ökonomische Charaktermasken für eine Nation abgeben. Am Staatsbürgerdasein kann man schwerlich etwas ändern. Die Entscheidung, wer unter welchen Bedingungen zu einem Staat gehört, ist nicht Sache des Einzelnen, sondern des Staats. Aber ob man sich freiwillig und affirmierend in die Nation einreiht, ist durchaus eine Entscheidung des Passträgers. Diese Parteinahme wird von Nationalisten jedweder politischer Couleur getroffen. Sie erscheint als nationales Mitfiebern am Fußballfeld oder als selbstverständliche Annahme, dass der eigenen Nation natürlich der größte Gewinn zustehe. Wer sich vorbehaltlos mit der Nation identifiziert, kann die Konkurrenz zu anderen Arbeitern im In- wie im Ausland nicht mehr hinterfragen. Sie erscheint gegeben. Damit ist die Tür für eine grenzenübergreifende Organisierung von Arbeitern, wie sie etwa gewisse Sozialisten allein durch die Europäisierung der hiesigen Verhältnisse geöffnet sahen, auch schon wieder zugefallen. Nicht erst die Hetze gegen faule, prassende Griechen hat diese Träume zum Platzen gebracht. Deutschland, Europa, Mit welchem der im Angebot stehenden Zwangskollektive man sich identifiziert, scheint nicht von großer Bedeutung. Beides dient nicht der Emanzipation. Ob mit Europa oder mit Deutschland. Davon hat die antinationale Sache so viel, wie Atheisten von Gläubigen haben, die ihre Religion wechseln. Wer sich nicht mehr nur mit der eigenen Nation identifiziert, sondern auch stärker mit Europa, vollzieht geistig die Konkurrenzstellung der EU gegen den Rest der Welt nach. Obendrein sitzt er oder sie dem Missverständnis auf, der europäische Erfolg helfe einem selber weiter. Die Europäisierung dieses Gedankens ist die Erweiterung des Radius und damit die Erneuerung des bestehenden Nationalismus. Identifikation mit Europa ist nicht nur keine Kritik am Nationalen, im schlimmsten Fall wird die europäische Idee dabei zum Katalysator für noch mehr Nationalismus. Ganz ohne Identifikation würde der EU etwas fehlen, wie jeder modernen Herrschaft. Wie sollte sie sonst die Zumutungen begründen, die sie ihren Freien und Gleichen auferlegt? Erst mit dieser brutalen Identifikation wird die Ignoranz gegenüber den Zumutungen für andere, seien es Hartz-IV-Empfänger oder Roma, und das Absehen von eigenen Bedürfnissen im Sinne nationaler Forderungen sinnvoll. Februar 2011. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit erschien 1993 ein Ausblick auf die Weltwirtschaft der kommenden Jahrzehnte. Die Ohnmacht der Mächtigen, lautete der Titel des Buches. Verfasst hatte es Günter Reimann, ein bizarrer Außenseiter im wirtschaftspolitischen Diskurs. In den 20er Jahren war Reimann Wirtschaftsredakteur der KPD-Zeitung Die Rote Fahne gewesen. 1933 war er als jüdischer Kommunist zur Emigration in die USA gezwungen. Dort wurde er reich, indem er den dortigen Kapitalisten, Banken und Finanzbehörden sein Wissen verkaufte. Seine wöchentlich erscheinenden International Reports on Finance and Currencies waren bis zu ihrem Verkauf an die Financial Times 1983 eine feste Institution, die trotz ihres immensen Preises, ein Jahresabonnement kostete zeitweise 2000 US-Dollar, über immerhin 4000 Abonnenten verfügte. Unter ihnen befanden sich neben Großunternehmen, Banken und wirtschaftswissenschaftlichen Instituten immerhin auch 70 Zentralbanken, die nur allzu gerne auf die Analysen des Marxisten zurückgriffen. In seinem Buch von 1993 sprach Reimann, der nach eigener Auskunft aus seinen politischen Auffassungen wie einen Hehl gemacht hatte, dem Kapitalismus nur eine geringe Überlebenschance zu. 4 Jahre nach dem Ende der realsozialistischen Regime, die Reimann als staatskapitalistisch bezeichnet hatte, nahm er vor allem die Währungspolitik seit den 70er Jahren in Augenschein. Die Ausdehnung der Geldmenge müsse in einer Krise des internationalen Geld- und Währungssystems münden, da das akkumulierte Kapital nicht in den Verwertungsprozess, sondern ins Niemandsland der Spekulation zurückkehre, urteilte Reimann. Stagnation und Inflation seien die Merkmale dieser neuen Ordnung. All dem könne lediglich durch die Einführung eines international anerkannten goldwertigen Standards der Währungen entgegengewirkt werden. Mitten in der Epoche des Endes der Geschichte und des allseits konstatierten Siegeszuges des Kapitalismus mag das die wenigen Leser des Buches überrascht haben. Vermutlich kennt Horst Köhler Günter Reimanns Buch nicht. Dennoch hat sich der Ex-Bundespräsident nach seinem Rückzug aus der Politik ähnliche Gedanken gemacht. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Rücktritt hielt der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds Ende Januar 2011 eine Rede über die Reform des internationalen Währungssystems als Projekt kooperativer Weltwährungspolitik. Der Titel könnte auch von Reimann sein. Das wichtigste Problem ist für Köhler das Übermaß an billigem Geld in der Welt. Ohne eine Lösung dieses Problems, so warnte er, werde es keine Ruhe an der Krisenfront geben, die nun allgemein mit dem Kapitalismus identifiziert wird. In seiner Rede über die Reform des internationalen Währungssystems stellte Köhler eine Initiative vor, die er zusammen mit 17 weiteren international renommierten Finanzpolitikern begründet hat. Die Palais Royal Gruppe, benannt nach einem Pariser Nobelrestaurant, in dem sich die Initiatoren erstmals trafen. Mit dabei sind unter anderem ein weiterer ehemaliger Direktor des IWF, Michel Camdessus, der als informeller Sprecher der Initiative fungiert, sowie der ehemalige US-Notenbankchef Paul Volcker und die chinesische Finanzexpertin Xiu Lian Hu. In ihrem Januar 2011 erschienenen Gründungsmanifest Reform of the International Monetary System, a Cooperative Approach for the 21st Century verdeutlichen sie, dass es ihnen weniger um eine Analyse der vergangenen Krise geht, als um Vorschläge für ein weniger krisenanfälliges internationales Finanzsystem. Ausgehend von der Ansicht, dass das Krisenmanagement der G20 in den letzten 2 Jahren die schon lange bestehenden strukturellen Schwächen des internationalen Währungssystems nicht beseitigt hat, hat die Palais Royal Gruppe Ansatzpunkte für eine Reform des internationalen Währungssystems erarbeitet. Dabei kommt dem IWF eine Schlüsselrolle zu. Nach den Vorstellungen der Gruppe sollen die Finanzministerrunde der G20 und der Rat des IWF verschmolzen werden. Dieses Gremium soll mit einem umfassenden Mandat ausgestattet werden, den Kapitalverkehr zu überwachen, sowie gegenüber den jeweiligen Wirtschafts- und Finanzpolitiken der 189 IWF-Mitgliedstaaten eine Kontrollfunktion zu übernehmen. Dass die Rechte des IWF dabei sehr weit gefasst werden sollen, konnte man den Worten Camdessus in einem Interview entnehmen. Gefragt, ob der IWF dann nicht zum Kern einer Weltwirtschaftsregierung werde, antwortete er: Man könnte es so nennen. Ich spreche aber lieber von einem neuen Geist der kooperativen Koordination. Dass die größeren Länder in einer solchen Weltwirtschaftsregierung auch noch mehr Verantwortung tragen sollen als die kleinen, erinnert stark an die Befürchtungen des Chefideologen der alten Sozialdemokratie Karl Kautsky, der einen Superimperialismus, eine Kooperation aller großen imperialistischen Mächte, heraufziehen sah. Kern der Überlegungen ist aber die Fixierung eines internationalen Referenzpunktes für die Wechselkurse der Währungen im Weltfinanzsystem. 2010 hatte bereits der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, eine Rückkehr zum Goldstandard für die großen Währungen gefordert. Dies wollen die Mitglieder der Palais Royal Gruppe aber ausdrücklich nicht. Vielmehr schlagen die Initiatoren die sogenannten Sonderziehungsrechte des IWF als Referenzpunkt weitgehend fixierter Wechselkurse vor. Die Sonderziehungsrechte stellen eine künstliche Verrechnungseinheit dar, die bisher lediglich intern zur Datenberechnung vom IWF genutzt wird. Künftig sollen sie nach dem Willen Camdessus und seiner Mitstreiter den Dollar in zweierlei Hinsicht ersetzen. Erstens sollen die Reserven der Notenbanken in dieser Währung gehalten und zweitens soll sie auch für die Abrechnung von Rohstoffgeschäften genutzt werden. Bisher ist der US-Dollar vor allem im Ölgeschäft die einzig gültige Währung. Wie auch schon bei Zoelicks Vorstoß im Herbst 2010 verweisen die Ideen der Palais Royal Gruppe zumindest währungspolitisch zurück in das bis 1973 gültige Bretton Woods-System, das den US-Dollar an Gold und die anderen westlichen Währungen mit festen Wechselkursen an den Dollar gebunden hatte. In dem Memorandum der Palais-Royal-Gruppe wird implizit der Bruch mit dem damaligen System als schwerer Fehler beurteilt. Die Selbstheilungskräfte von Märkten und Volkswirtschaften seien Mitte der 70er Jahre überschätzt worden, heißt es dort. Im Gegensatz zu Sulik, der beim G20-Gipfel 2010 kaum Unterstützung für sein Konzept erhielt, greift die Gruppe um Kamdesses immerhin den Vorschlag einer Weltmacht auf. Bereits 2009 hatte der Präsident der chinesischen Zentralbank, Zhu Xiaoxian, die Sonderziehungsrechte zur globalen Reservewährung machen wollen. Und jüngst hatte Chinas Präsident Hu Jintao erklärt, dass die Dominanz des Dollars im Weltwährungssystem ein Produkt der Vergangenheit sei. So kann es auch nicht verwundern, dass Köhler in seiner Rede in Tübingen darauf hinwies, dass der chinesische Renminbi unbedingt in den Währungskorb der Sonderziehungsrechte gehöre. Und auch aus Frankreich wird Unterstützung signalisiert. Präsident Sarkozy fordert schon seit längerem eine Stärkung des IWF bei der Regulierung des internationalen Kapitalverkehrs. Auf wenig Gegenliebe dürfte der Vorschlag der Gruppe aus dem Pariser Nobelrestaurant dagegen in den USA stoßen. In einem Interview verwies Kamdesses darauf, dass sich zunehmend ein multipolares System herausbilden müsse, in dem die USA ihre Führungsrolle einbüßen könnten. Hier liegt auch der größte Unterschied des Vorstoßes zum Bretton Woods-System. Während dieses die Dominanz der USA durch die Dollarbindung aller Währungen zementierte, würde der vorliegende Vorschlag die Geschichte der einzigen verbliebenen Weltmacht zumindest wirtschaftspolitisch beenden. Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, warum sich zumindest die USA einem Superimperialismus mit dem IWF an der Spitze noch längere Zeit verweigern dürften. Aber auch wirtschaftspolitisch kann bezweifelt werden, dass eine Realisierung der Vorschläge die Krise in Permanenz beenden helfen könnte. In der von struktureller Überakkumulation geprägten Weltwirtschaft hat die expansive Geldpolitik in den vergangenen Jahrzehnten immerhin Absatzmärkte stimulieren können und so ein immer krisenhafteres System notdürftig am Laufen gehalten. Und folgt man Günther Reimann, der Köhlers und Kamdesses Überlegungen vor immerhin fast zwei Jahrzehnten vorwegnahm, könnte auch durch eine Goldwährung oder einen anderen Referenzpunkt fester Wechselkurse sowie die Begrenzung der Geldmenge die Überlebenskraft des Kapitalismus lediglich zeitweise wiederhergestellt werden. Für eine Generation, wie er prognostizierte. Chronologie der Nötigung. Juni 2011. Unternehmer werden meist nicht den bildungsfernen Schichten zugerechnet. Doch gewinnt man immer öfter den Eindruck, dass sie in der Schule nicht aufgepasst haben, als der Begriff unternehmerisches Risiko dran war. Erinnern wir uns. Unternehmer verdienen mehr Geld als andere Menschen, so erzählte man den Schülern. Dafür tragen sie das Risiko, alles zu verlieren. Auch in früheren Zeiten stieß man selten auf Unternehmer, die nach einem Bankrott unter einer Brücke schliefen. Aber es waren weniger häufig nicht enden wollendes Gejammer und Forderungen nach staatlicher Entschädigung zu hören, wenn das Geschäft mal nicht so gut lief. Der Großhandel hat weniger Gemüse verkauft. Ich habe bei der Verbraucherministerin deutlich gemacht, dass der Handel auch gerne über Kompensationen sprechen möchte, sagt Josef St. Johanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland. Die Laufzeit der längst amortisierten Atomreaktoren wird verkürzt. Da ist eine faire Entschädigung fällig, glaubt Eustein Loset, CEO von Vattenfall. Die privaten Gläubiger sollen einen Beitrag zur sogenannten Griechenlandhilfe leisten. Das geht nicht ohne wirtschaftliche Anreize, mahnt der Deutsche Bankenverband. Wo ist Adam Smiths unsichtbare Hand geblieben? Der Markt war schon immer eine staatliche Veranstaltung. Doch seit der Zeit, in der Feudalherren sich den Schutz des Handels teuer bezahlen ließen, ist die Bourgeoisie immer anspruchsvoller geworden. Gab sie sich nach der bürgerlichen Revolution noch damit zufrieden, dass der Staat ihr Eigentum schützt, Maße und Gewichte vereinheitlicht und die Währung bereitstellt, soll er nun auch die Profite garantieren. Andererseits soll er immer schlanker werden und die Unternehmer keinesfalls mit Regulierungsmaßnahmen belästigen. So muss die griechische Regierung nach den Plänen der EU in den kommenden 4 Jahren durchschnittlich alle 10 Tage einen Staatsbetrieb privatisieren. Man muss schon Betriebswirtschaftler, Finanzminister oder Kommentator einer bürgerlichen Zeitung sein, um nicht zu bemerken, dass eine solche Minderung der Staatseinnahmen auch dem Schuldendienst nicht zuträglich ist. Staatliche Betriebe haben den Vorzug, dass sie vornehmlich Waren und Dienstleistungen anbieten, die jeder braucht. Auch hier entfällt also das lästige unternehmerische Risiko. Erst recht gilt dies für systemrelevante Finanzinstitute. Die Banker haben aus der Finanzkrise gelernt. Wenn etwas schief geht, gibt es garantiert Staatsknete. Die europäischen Regierungen haben nun die Wahl, entweder Geld an Griechenland zu überweisen, das umgehend an die Gläubiger weitergeleitet wird, oder Griechenland bankrott gehen zu lassen und das Geld direkt an die Banken zu überweisen, die dann weiterer Rettungspakete bedürfen. Das aber genügt auch nicht mehr. Nun möchten die Banker dafür belohnt werden, dass sie sich retten lassen. August 2011. Dermaßen rasant sind die Aktienkurse seit der Pleite des Bankhauses Lehman Brothers im Herbst 2008 nicht mehr gefallen. Welt Online zufolge haben sich Anfang August 2011 weltweit Vermögenswerte von 5 Billionen Dollar in Luft aufgelöst. Nach der Herabstufung der Bonität von US-Staatsanleihen durch die Ratingagentur Standard & Poor's dürfte es an den Finanzmärkten noch weiter bergab gehen. Seit ihrem Aufstieg zur Basisindustrie des kapitalistischen Weltsystems in den 80er Jahren musste die Finanzindustrie schon manchen herben Rückschlag hinnehmen. Das derzeitige Geschehen hat aber eine neue Qualität. Bei allen früheren Krisenschüben in den kapitalistischen Zentren übernahm der verschuldungsbereite Staat den Part des Löschfahrzeugs. Diesmal stellt das Löschfahrzeug von einst den Brandherd dar. Diese Verschiebung des Ausgangspunkts der Krise kommt nicht von ungefähr, sondern ist das logische Resultat der früheren Krisenbewältigung. Ob New Economy Crash oder die große Finanzmarktkrise von 2008. Die Kapitalmärkte kamen ins Rutschen, weil sich die in ihren Renditeerwartungen enttäuschten Anleger massenhaft von zuvor hochgehandelten privatwirtschaftlichen Hoffnungsträgern abwandten und aufhörten, die Aktien von Zukunftsunternehmen zu kaufen oder neue unsichtbare Hypothekenkredite zu gewähren. Es blieb den staatlichen Instanzen überlassen, eine drohende weltwirtschaftliche Abwärtsspirale zu verhindern. Die Zentralbanken stellten durch eine Politik des billigen Geldes die Voraussetzung für die Bildung neuer, noch größerer Finanzblasen her. Die öffentliche Hand bremste mit einer expansiven Ausgabenpolitik die Talfahrt der sogenannten Realwirtschaft und überbrückte durch die beschleunigte Ausweitung ihrer Verschuldung die Zeit, bis die Dynamik fiktiver Kapitalschöpfung mit einem neuen privatwirtschaftlichen Hoffnungsträger wieder auf Touren kam. Nach dem Dotcom-Crash vom Jahr 2000 war dieser Vorgehensweise noch erfolgbeschieden. 2-3 Jahre schwächelte die Weltkonjunktur, dann waren Folgeblasen wie die US-Immobilienblase stark genug, um die Weltwirtschaft wieder wachsen zu lassen. Nach der Finanzmarktkrise von 2008 etablierten sich keine neuen privatwirtschaftlichen Hoffnungsträger mehr. Zwar ließ sich durch eine extreme Niedrigzinspolitik und die Verstaatlichung der Spekulationsverluste der Zusammenbruch der Finanzmärkte aufhalten und mit Konjunkturprogrammen die Realwirtschaft stabilisieren, die private finanzindustrielle Produktion blieb aber unter dem Niveau, das eine Begrenzung der Staatsverschuldung erlaubt hätte. 15 Billionen Dollar haben sich die Staaten der Welt die Bewältigung der Krise von 2008 kosten lassen, was die Gesamtverschuldung aller Staaten auf 39 Billionen Dollar dramatisch anwachsen ließ. Besserung ist nicht in Sicht. Die Staatsverschuldung ist selbst zur wichtigsten Blase der Finanzindustrie geworden und genau die ist jetzt im Platzen begriffen. Die Wirtschaftspolitik befindet sich in einem heillosen Dilemma. Einerseits muss die Ausdehnung der Staatsverschuldung weitergehen, um eine Deflation zu vermeiden. Gleichzeitig ist die Ankündigung einer baldigen Haushaltskonsolidierung unerlässlich, um die Kreditwürdigkeit des Staats zu simulieren. Diese Double-Bind-Situation bildet den Hintergrund für die Panik, die im August 2011 die Finanzmärkte erfasst hat. Weder für Europa noch für die USA lässt sich entscheiden, was die Talfahrt der Aktienkurse mehr beschleunigt hat. Die Furcht vor der deflationären Wirkung der angekündigten neuen Sparmaßnahmen oder die Sorge um die Bonität der staatlichen Schuldner. Umso klarer ist, welcher Ausweg in dieser verfahrenen Situation noch bleibt. Auf sich gestellt hat die Wirtschaftspolitik zwar keine Spielräume mehr, aber noch eine geldpolitische Option. Die Zinsen können die Zentralbanken angesichts bereits extrem niedriger Leitzinsen zwar nicht mehr senken, dafür kaufen die Zentralbanken die Anleihen ihrer notleidenden Staaten auf. Damit eröffnen sie zum einen den Staaten neue Verschuldungsmöglichkeiten und verhindern zum anderen zunächst die Entwertung der in der Finanzindustrie platzierten Staatspapiere. Der ideelle Gesamtkapitalist macht etwas, was kein anderer kann. Er verschuldet sich bei sich selbst. Vor einigen Jahren galt genau das noch als größter denkbarer Sündenfall, wieder die Geldwertstabilität. Nicht zu Unrecht. Eine Zentralbank, die statt rentierlicher Papiere Staatspapierschrott als Währungsreserve einlagert, verlagert die Krise auf ein neues Feld. Die Entwertung von Staatsschulden wird vertagt. An ihre Stelle tritt die schleichende Entwertung des Geldes. Der Schritt von der Krise der Staatshaushalte zur Krise des Geldmediums stellt die nächste logische Stufe des Krisenprozesses dar. Der Kapitalismus überwindet seine Krisen, indem er die nächste größere vorbereitet. Das wusste schon Karl Marx. Noch nie ging die Verwandlung des Löschmittels der letzten Krise in den Brennstoff der nächsten Krisen derart rasant vonstatten wie heute. August 2011. Der Mann ist an Probleme gewöhnt. In seiner Karriere als EU-Krisenlöser beschäftigte er sich mit Rinderwahn und Tschernobyl. Jetzt steht Horst Reichenbach vermutlich vor noch größeren Herausforderungen. Im Auftrag der EU-Kommission soll er als Chef einer Arbeitsgruppe Technische Assistenz die pünktliche Umsetzung aller Maßnahmen überwachen, die Griechenland, den Euro-Ländern und dem Internationalen Währungsfonds zugesagt hat. Und Athen andernfalls zur Ordnung rufen, wie die griechische Tageszeitung Katimerini berichtet. Es mag ein Zufall sein, dass ausgerechnet ein deutscher Technokrat als Oberkontrolleur in Athen fungiert. Doch der Umstand passt perfekt zur deutschen Krisenstrategie. Seit Beginn des Schuldendesasters in der Eurozone propagiert die Regierung in Berlin einen riskanten Kurs. Sie hält sich mit Zusagen so lange zurück, bis die jeweiligen Länder kurz vor dem Kollaps stehen. In letzter Minute willigt sie einem Hilfspaket zu, um die Pleite abzuwenden, verlangt aber einen hohen Preis dafür. Spar-, Reform- und Privatisierungsmaßnahmen, die ansonsten wohl in Friedenszeiten keine Regierung durchsetzen würde. Immer hart am Abgrund, damit hat es die Bundesregierung geschafft, sich in kurzer Zeit höchst unbeliebt in Europa zu machen. Nur zaghaft setzt sich die Erkenntnis durch, dass mit Sparen allein keine Krise zu lösen ist. Zu wenig und zu spät. Die mittlerweile beschlossenen Investitionsprogramme für die griechische Wirtschaft werden daran nicht viel ändern. Auch angesichts der aktuellen Entwicklung in der Eurozone bleibt Deutschland hart. Eine Aufstockung des Euro-Rettungsfonds EFSF ist Stand August 2010 nach Ausgabe der Bundesregierung nicht geplant. Obwohl schon längst nicht mehr nur Griechenland, sondern auch große Euro-Staaten wie Spanien und vor allem Italien in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Für Spanien könnte das Volumen des Fonds gerade noch reichen. Italien, die drittgrößte Nationalökonomie der Eurozone, würde den EFSF aber überfordern. Anfang August 2011 begann daher die Europäische Zentralbank, Staatsanleihen dieser Länder zu kaufen, obwohl sie einen solchen Schritt noch vor kurzem kategorisch ausgeschlossen hatte. Dennoch rauschten die europäischen Börsenkurse in die Tiefe. In Athen verzeichnete der Handel ebenso einen Rekordverlust wie der DAX in Frankfurt. Selbst an der Kreditwürdigkeit Frankreichs wird mittlerweile gezweifelt. Italien, Spanien und bald vielleicht sogar Frankreich. Die Schuldenkrise in der Eurozone eskaliert und offenbar weiß niemand so recht, wie es weitergehen soll. Dabei gibt es für die Krise viele strukturelle Gründe. Die griechische Klientelwirtschaft, die noch an die oligarchische Ordnung vergangener Jahrhunderte erinnert, oder die spanische und irische Immobilienblase, die sich auf einen irrwitzigen Bauboom gründete. Alle Länder leiden jedoch gleichermaßen vor allem darunter, dass sie wirtschaftlich kaum noch konkurrenzfähig sind, was an ihren Handelsbilanzen deutlich abzulesen ist. Gewinner sind deutsche Unternehmen, die sich durch Lohnsenkung Vorteile gegenüber den meisten Euro-Staaten verschafft haben. Immerhin ist es Deutschland dadurch gelungen, ein Kunststück zu vollbringen. Trotz fulminanter Wachstumszahlen entwickelte sich hier der größte Niedriglohnsektor in Europa. In manchen Branchen gingen die Löhne in den vergangenen 10 Jahren um über 20% zurück. Über 7 Millionen Menschen arbeiten unter Bedingungen, die eigentlich nicht zum Leben reichen. Und selbst die im Aufschwung zustande gekommenen Tarifabschlüsse können vermutlich kaum die Inflation ausgleichen. Erstaunlich ist dabei, mit welchem Gleichmut die Plagerei dennoch ertragen wird. Die Eurozone spaltet sich in der Krise. Während im Süden Europas die Konflikte zeitweise fast ägyptische Dimensionen erreichen, reagieren die nördlichen Gesellschaften der Eurozone auffallend apathisch. Dort sind die Gewerkschaften kaum mehr in der Lage, ihre Mitglieder zu mobilisieren. Belegschaften fühlen sich eher dem Standort verpflichtet als den Kollegen in anderen Ländern. Und die prekär Beschäftigten denken sowieso in anderen Kategorien. Bin ich noch lohnabhängig oder schon scheinselbstständig? Die Ich-AG ist mit sich selbst beschäftigt, auch wenn es vielen ähnlich miserabel ergeht. Die Menschen sehen alle gleich aus, irgendwie individuell, dichtet dazu der Sänger Reinhard Grebe. Vor allem aber mobilisiert die Krise die latenten Abstiegsängste der Mittelklasse. Sie hat noch etwas zu verlieren, sozialen Status und materielle Privilegien. Sie sieht sich von zwei Seiten bedroht. Einerseits durch die zunehmende Masse der sozial Deklassierten, andererseits durch die neuen Finanzeliten, die das alte, industriell geprägte System ersetzen. Die soziale Mobilität erfuhr dadurch eine enorme Beschleunigung. Der rasche Aufstieg eines Start-up-Unternehmers ist prinzipiell ebenso möglich wie der Absturz in die Unterklasse, auch wenn letzteres in der Regel wahrscheinlicher ist. Die Mittelklasse steht zudem unter besonderem Druck, weil sie in hohem Maße die Lasten der Krise zu tragen hat. Die Steuereinnahmen, mit denen letztlich die Folgen des deregulierten Kapitalismus finanziert werden, stammen im Wesentlichen aus ihrem Einkommen. Objektiv läge es nahe, dass sie sich mit den ökonomischen Verlierern solidarisieren, und sei es nur, um für sich selbst eine ähnliche Perspektive abzuwenden. Subjektiv verhalten sie sich umgekehrt und suchen stattdessen den Schulterschluss mit den Eliten. Sie wenden ihre Angst vor dem Abstieg gegen die Verlierer. Der Hass, der den liederlichen Griechen entgegenschlägt, kommt aus demselben Impuls, mit denen die Hartz-IV-Empfänger oder Migranten verachtet werden. Darin spiegelt sich der Neid auf das scheinbar mühelose Auskommen und den Müßiggang, den man selbst gerne für sich reklamieren würde. Dem Establishment unterstellt man zwar ebenfalls, dass es ohne große Anstrengungen zu Reichtum gelangte, doch erscheint es zugleich unangreifbar, während sich sozial Marginalisierte kaum wehren können. In Merkels Kritik an den faulen Griechen, die sich angeblich auf unsere Kosten zu viel Urlaub gönnen, trifft sich die rabiate Rhetorik von Regierung und Boulevard. Damit fördern sie zusammen ein Ressentiment, auf das sich gerade die sogenannten Rechtspopulisten erfolgreich beziehen. Diese gewinnen ihre Anhänger längst nicht mehr nur an den Rändern, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Kein Zufall, dass sie ausgerechnet in jenen Ländern besonders erfolgreich sind, die, wie in Skandinavien, aber auch in Österreich oder den Niederlanden, bislang über einen ausgeprägten Sozialstaat verfügten. Jetzt, wo es nicht mehr viel zu verteilen, aber umso mehr zu verlieren gibt, kündigen sie den alten sozialdemokratischen Konsens und vereinen sich gegen die vermeintlichen Schmarotzer und Parasiten. Egal, ob sie sich nun als freiheitliche, fortschrittliche oder wahre Finnen bezeichnen, sie alle versprechen den verängstigten Mittelschichten, dass künftig kein Cent mehr an die ökonomischen Verlierer verschwendet wird. Eine Entwicklung, die nicht nur in Europa grassiert. Eine ihrer derzeit einflussreichsten Varianten findet sich in den USA. Die kompromisslose Forderung der Tea Party-Vertreter, nur bei der Unterschicht zu sparen und die Eliten von jeder Beteiligung an der Krise zu verschonen, die sie selbst verursacht haben, wirkt dabei schon fast wie eine Parodie auf den historischen Klassenkampf. In Europa sehen die linken Parteien und Bewegungen hilflos dabei zu, wie sich die ideologische Deutungshoheit über die Krise nach rechts verschiebt. Es gibt viele Probleme, mit denen sie sich beschäftigen. Die Gentrifizierung im eigenen Kiez, die Soli-Flotte nach Gaza. Die fundamentale Krise in Europa gehört offensichtlich nicht dazu. Wie soll man darauf auch reagieren? Einige Zeit galt das andere Europa als vermeintlicher Hoffnungsträger einer neuen zivilgesellschaftlichen Bewegung. Nun, da sich die Regierung in Berlin als europäische Ordnungsmacht profiliert, ist davon keine Rede mehr. Ebenso wenig können die Protestbewegungen im Süden derzeit mit der Solidarität aus dem Norden rechnen. Ohne politische Veränderungen in den reichen Euro-Staaten bleiben die Proteste in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien vermutlich wirkungslos. Diesen Ländern droht die dauerhafte ökonomische und soziale Deklassierung. Bislang haben die Gewinner der Krise noch das Privileg, dass sich das von ihnen mitproduzierte Elend vornehmlich in den Abendnachrichten abspielt. Der Ruin ganzer Regionen, die bis vor kurzem noch zu den bevorzugten Absatzmärkten deutscher Waren zählten, bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Vieles spricht dafür, dass das neue deutsche Wirtschaftswunder schon bald vorbei ist. Und einiges deutet darauf hin, dass die Chauvinisten dann die weitere Entwicklung dominieren könnten. Anders ist das schon manische deutsche Bestreben, eine Transferunion in Europa zu verhindern, nicht zu verstehen. ein radikaler Schuldenschnitt sowie eine Angleichung der Sozial- und Tarifsysteme könnten vielleicht die krassen ökonomischen Diskrepanzen in Europa zumindest mildern. Doch davon will man in Berlin, Wien oder Helsinki nichts wissen. Da aber die aktuelle Krisenstrategie ebenfalls nicht funktioniert, bleibt offen, wie es weitergeht. Das Schuldenproblem ist offensichtlich auch für die politische Klasse nicht regulierbar. Man müsse jetzt sehen, wie die Märkte reagieren, erklärte Angela Merkel nach den Beschlüssen auf dem jüngsten EU-Sondergipfel. Niemand wisse, wohin sie tendieren werden. Das Kapital ist schließlich, wie ja immer wieder gerne paraphrasiert wird, ein scheues Reh. Und wenn die Panik weiter um sich greift, dann hilft womöglich selbst ein Oberkontrolleur wie Horst Reichenbach nicht mehr weiter. Oktober 2011. Auch EU-Politiker können manchmal sensibel sein. Ich bin verletzt, wenn ich manche in anderen Teilen der Welt höre, die uns Europäern mit einem gewissen Paternalismus sagen, was wir zu tun haben, sagte EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso vor dem Europaparlament in Straßburg. Auch wenn er ihn nicht namentlich erwähnte, so war doch klar, dass Barrosos Empörung dem US-Präsidenten Barack Obama galt. Dieser hatte den EU-Staaten vorgeworfen, auf die Krise des Jahres 2007 nicht richtig reagiert zu haben. Europa habe sich seither nicht ausreichend um die Probleme des Bankensystems gekümmert. Daraus sei eine Krise entstanden, die die Welt in Angst versetzt. Obama ist nicht alleine mit diesen Sorgen. Auf dem Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds Mitte September 2011 verlangten vor allem die Vertreter der Schwellenländer schon fast panisch ein entschlossenes Handeln der Europäer. Wenn die Eurozone niest, kriegt der Rest der Welt eine Erkältung, meinte Raghuram Rajan, der ehemalige Chefökonom des IWF. Tatsächlich ähnelt die Situation heute der Zeit kurz vor der Pleite der Bank Lehman Brothers, auf welche die Finanzkrise folgte. Vor allem angesichts der Haltung der Bundesregierung wachsen weltweit die Zweifel, ob sich der Euroraum bald erholen wird. Sollte es zu einer Insolvenz Griechenlands kommen, dann würden wohl nicht nur viele europäische Großbanken in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, sondern auch Spanien und Italien. Ein Crash im Euroraum hätte unmittelbare Folgen für die marode US-Wirtschaft, ein Albtraum für Länder wie China oder Brasilien, die auf die nordamerikanischen und europäischen Exportmärkte angewiesen sind. Allerdings kann keine Regierung noch einmal so große Summen wie nach 2007 aufbringen, um bankrotte Banken zu retten und die Konjunktur zu stimulieren. So will die US-Regierung zwar 450 Milliarden Dollar ausgeben, um neue Jobs zu schaffen, sie muss aber zugleich in den nächsten Jahren 1,5 Billionen Dollar einsparen. Während Obama vermutlich nicht so kann, wie er gerne möchte, will die deutsche Regierung nicht, was sie eigentlich könnte. Konjunkturprogramme, Eurobonds oder ähnliche Maßnahmen lehnt sie entschieden ab. Man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen, erklärte Finanzminister Wolfgang Schäuble kürzlich in Washington. Dabei hatte der Umstand, dass die Bundesregierung Griechenland lange Zeit nicht unterstützen wollte, die Krise erst eskalieren lassen. Längst gehen Anleger davon aus, dass Europa im Notfall auch Spanien oder Italien nur widerwillig zu Hilfe käme, weshalb auch deren Anleihen kaum noch jemand kaufen will. Manchen scheint Schäubles Sparsamkeit schon fast religiös motiviert zu sein. In der deutschen Rhetorik liegt eine Art wütender Selbstgerechtigkeit, resoniert das britische Wirtschaftsmagazin The Economist. Schulden, das deutsche Wort für Debt, kommt von Schuld, also Guilt, heißt es dort in Anspielung auf die Rede Schäubles. Man konnte fast das Echo von Martin Luther hören, der den Ablasshandel verurteilte. Warum sollten Schuldner so einfach davonkommen? Womöglich sollen sie in der Hölle schmoren. Und vieles deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft sich bereits auf dem Weg dorthin befindet. Chronologie der Nötigung, Oktober 2011. Nun ist wieder die Finanzbranche dran. Wir werden sicherstellen, dass die Banken angemessen kapitalisiert werden und ausreichenden Kapitalzugang haben, um mit allen aktuellen Risiken fertig zu werden, versprachen die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten zum Abschluss ihrer Konferenz. Zur Erinnerung, eigentlich ist es im Kapitalismus die Aufgabe der Banken, einen ausreichenden Kapitalzugang für alle Marktteilnehmer sicherzustellen. Mittlerweile haben selbst die Analysten gemerkt, dass mit dem neuen Rettungspaket der Staatsbankrott Griechenlands vorbereitet wird, der durch andere Rettungspakete vermieden werden sollte. Denn die griechische Sparpolitik hat die Wirtschaft ruiniert und die Zahlungsfähigkeit daher nicht verbessert. Weil das sogar ein Ökonom vorhersehen konnte, hatte man angenommen, dass die Banken die Anleihen Griechenlands und anderer finanzschwacher EU-Staaten längst an die Europäische Zentralbank verkauft haben. Das taten sie aber offensichtlich nicht in ausreichendem Maß. Die EZB ist, ohne dass dies eine Stabilisierung des privaten Kreditmarkts bewirkt hätte, zu einer Bad Bank geworden, denn sie besitzt Unmengen von Staatsanleihen, die sie, wenn überhaupt, nur mit erheblichen Abschlägen verkaufen könnte. Bei den für Rettungsschirme zur Verfügung gestellten Beträgen handelt es sich bislang um Kreditgarantien. Nun wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die fraglichen Kredite tatsächlich in Anspruch genommen werden. Tritt dieser Fall ein, wachsen auch die Staatsschulden. Dies und ein griechischer Bankrott hätte wohl eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit weiterer Staaten zur Folge. Das würde dann Banken in Schwierigkeiten bringen, die Anleihen dieser Länder besitzen und eine erneute Rekapitalisierung erfordern. Ein finanzieller Zusammenbruch ist nicht unausweichlich. Wenn es gelingt, rechtzeitig eine ausreichende Menge von Anleihen in Staatsbesitz oder unter staatliche Kontrolle zu bringen und damit dem Finanzmarkt zu entziehen, können die Regierungen die Krise noch eine Weile aussitzen. In Japan, von dessen immensen Schulden in Höhe von rund 10 Billionen Dollar nur ein Anteil von etwa 5% auf dem internationalen Kapitalmarkt gehandelt wird, funktioniert dieses System seit 20 Jahren. Dass eine strikte Regulierung des Finanzmarkts hilfreich sein kann, hat während der Krise 1997-98 die Politik einiger asiatischer Länder bewiesen. Die Verstaatlichung von Banken und die staatliche Reglementierung des Kapitalverkehrs haben nichts mit einer Überwindung des Kapitalismus zu tun. Vielmehr dienen sie dessen Stabilisierung. Dass die EU-Politiker dazu nicht bereit sind, liegt nicht allein am Einfluss der Finanzbranche. Bislang haben etwa deutsche Banken Kredite an ärmere EU-Staaten vergeben, die das Geld für Einkäufe nicht zuletzt in Deutschland nutzten, während die EU als Garant für die Zahlungsfähigkeit aller galt. Dieses System ist zusammengebrochen. Oktober 2011. Es scheint fast so, als hätten Politiker aller Lager nur auf die Anti-Banken-Proteste gewartet. Die Demonstranten vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt können sich jedenfalls der zahlreichen Sympathiebekundungen kaum erwehren. Finanzminister Schäuble, CDU, nimmt die Anliegen der Demonstranten sehr ernst, ebenso wie Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin meint, dass sich in den Demonstrationen eine tiefe Sorge ausdrückt und auch ein Gerechtigkeitsverlangen der Menschen. Mittlerweile fordert sogar der FDP-Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle, die Banken stärker zu kontrollieren. Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn mittlerweile droht die Bundesregierung, die Kontrolle über die Finanzen zu verlieren. Rund 240 Milliarden Euro musste sie nach Berechnung der Bundesbank seit 2010 aufwenden, um marode Banken zu retten. Und nun bahnt sich schon die nächste Katastrophe an. Kommt es zu dem zu erwartenden Schuldenschnitt in Griechenland in Höhe von bis zu 60%, könnten nicht nur französische, sondern auch deutsche Geldinstitute in ernsthafte Bedrängnis geraten. Für allgemeine Entrüstung sorgt dabei der Umstand, dass sich offenbar seit dem Crash der Investmentbank Lehman Brothers im Jahre 2008 nicht viel verändert hat. Im Gegenteil nimmt der Umgang mit den Problemen auf dem Finanzmarkt bizarre Züge an. Als die europäischen Regierungen in den Folgejahren den Banken mit riesigen Summen beisprangen, um sie vor dem Bankrott zu bewahren, dienten die Gelder vornehmlich dazu, die ausstehenden Kreditraten zu bedienen. Sie flossen also mehr oder weniger direkt auf die Konten deutscher oder französischer Banken. Und weil sich wegen der Rettungspakete die Schuldenquote vieler EU-Staaten seither fast verdoppelt hat, stufen Ratingagenturen wiederum deren Kreditwürdigkeit herab. Mittlerweile ist selbst Frankreich nicht mehr sicher. Die Regierungen sitzen gewissermaßen in der Falle. Weil sie die Banken gerettet haben, erhalten sie auf dem Finanzmarkt schlechte Noten. Stellen sie aber die Hilfe ein, droht ein Dominoeffekt, der zum Zusammenbruch des gesamten Bankensystems führen könnte. So wird selbst bei der FDP die Forderung immer lauter, die Finanzbranche endlich zu regulieren. Im Gespräch ist derzeit vor allem der Vorschlag, sogenannte Trennbanken einzuführen. Demnach sollen die Institute in zwei Teile zerlegt werden. Die spekulativen Tätigkeiten im Investmentbanking einerseits und das traditionelle Einlagen- und Kreditgeschäft andererseits. Banken, die sich riskanten Investments verschreiben, würden demnach nicht mehr mit staatlichen Garantien versehen und müssten im Zweifelsfall die Verluste selber tragen. Die sogenannte Realwirtschaft wäre davon nicht betroffen, da sie von den traditionellen Banken weiterhin Kredite erhalten würde. Fraglich ist aber, ob mit einer Aufspaltung der Geschäftsbereiche tatsächlich weitere Bankenkrisen verhindert werden können. Die Bank Lehman Brothers, deren Pleite die Finanzkrise auslöste, widmete sich ausschließlich dem Investmentgeschäft. Und auch bei der Deutschen Bank, die 2010 eine Bilanzsumme von fast 2 Billionen Euro auswies, umfasst das traditionelle Kreditgeschäft lediglich 4%. Andere Vorschläge zielen daher darauf ab, das Eigenkapital der Institute zu erhöhen. Bei der Deutschen Bank beträgt diese Summe, mit der das Unternehmen im Ernstfall haftet, gerade mal 2% der Bilanzsumme. Bei Industrieunternehmen sind hingegen zwischen 20% und 40% üblich. Insbesondere das deutsche Finanzministerium und die EU-Kommission in Brüssel schließen deshalb eine Zwangskapitalisierung der Institute nicht mehr aus. So sollen wegen des anvisierten Schuldenschnitts in Griechenland die europäischen Banken ihr Eigenkapital um rund 100 Milliarden Euro anheben. Ob sie dazu alleine in der Lage sind oder ob sie staatliche Hilfe brauchen, ist unklar. Sicher ist nur, dass auch dieser Schritt kaum ausreichen wird, um die systemrelevante Bedeutung der Institute zu mindern, wie von Bundeskanzlerin Merkel nach der letzten Bankenkrise gefordert. Sie sind immer noch too big to fail. Dennoch sind die Klagen über die Machtlosigkeit der Politik wenig überzeugend. Schließlich waren es die Regierungen selbst, die seit den 90er Jahren die Branche konsequent dereguliert und damit die Grundlage für die heutige Entwicklung geschaffen haben. Lasst uns die Regeln, die den Erfolg bremsen, wegwerfen, postulierte 1986 die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher. Und fast alle westlichen Regierungen folgten diesem Aufruf. Noch 2003 ließ die rot-grüne Koalition in Deutschland völlig unkontrollierte Kreditgeschäfte, den sogenannten Derivatehandel und die hochspekulative Tätigkeit von Hedgefonds zu. Ohne diese Zulassung wäre die bei der Deutschen Bank ausgegebene Devise 25% Rendite auf alles kaum möglich gewesen. Dieselben Zeitungen, die heute der Occupy-Bewegung applaudieren, klatschten auch damals Beifall. Die Liberalisierung der Finanzbranche werteten sie als Zeichen einer modernen Politik. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes als notwendige Maßnahme. Beide Entscheidungen gehörten zusammen. Die liberalisierten Finanzmärkte schufen in den vergangenen Jahrzehnten ein schuldenfinanziertes Wachstum, das ebenso von einem flexiblen Arbeitsmarkt bedient wurde. Diese Entwicklung sorgt nun tatsächlich für systemrelevante Risiken. Sollten die viel kritisierten Finanzmärkte tatsächlich reguliert werden, dann dürfte auch das kreditfinanzierte Wachstumsmodell zusammenbrechen. Übrig bliebe dann ein flexibilisierter Arbeitsmarkt mit schlecht bezahlten Jobs, während man in Europa wohl deutlich weniger Waren made in Germany importieren würde. Welche Entscheidung die Bundesregierung auch treffen mag, einen schnellen Ausweg aus der Krise wird es nicht geben. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht. Mr. Barron glaubt, dass Gold und Grundbesitz die einzig sicheren Vermögensanlagen sind, nicht? Offenbar rechnet er mit dem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Das war Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute zum umfassenden Thema Chronologie der Nötigung. Erster Akt zumindest. Es werden wohl noch weitere folgen. Wir haben heute Beiträge von Mai 2010 bis Oktober 2011 gehört und verfolgen das Ganze weiter. Der erste Beitrag kam von Rainer Trampert vom Mai 2010, ebenfalls dann einer von Anton Landgraf, dem Europakorrespondent der Wochenzeitung Jungle World. Ein weiterer Beitrag von Anton Landgraf dann aus dem Juni 2010 und einer aus dem August 2010. Ilka Schröder, ehemals Parlamentarierin des Europaparlaments, steuerte einen Beitrag von September 2010 bei. Und Axel Berger, einen aus dem Februar 2011. Jörn Schulz kommentierte im Juni 2011 über Unternehmen, die sich gerne vom Staat aushalten lassen. Und Ernst Lohoff brillierte mit einem Beitrag vom August 2011. Anton Landgraf, Europakorrespondent, steuerte einen Beitrag vom August 2011 ebenfalls bei und einen aus dem Oktober 2011. Und zum Schluss in der Reihenfolge kam Jörn Schulz mit einem ebenfalls im Oktober 2011 erschienenen Beitrag und ebenfalls aus dem Oktober 2011. Zum Schluss Anton Landgraf. Das war Sachzwang FM, Chronologie der Nötigung.